you very much, everybody. A lot of good music coming your way still, so don't go anywhere. Good afternoon. See you next time. 1 Live Kultkomplex Spezial, die Rolands Band, noch vor kurzem Mitte August beim Bizarre Festival auf dem Flughafen in Weeze. Ein paar Minuten bis zu Domian haben wir noch, deshalb nochmal aus aktuellem Anlass ein Stück aus dem neuen Radiohead-Album Kid A. Das kommt Anfang Oktober und wir hatten heute im Kultkomplex schon 2 Stückchen aus dieser Platte und da sollte er eines nochmal hören, Kid A. Und dann gleich 1 Live Domian heute mit einer offenen Themennacht. Ihr könnt also anrufen zu allen Themen, die euch am Herzen liegen. Unter der 0800 5678 111. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ich bin Steffi Klaus. Bis dann. Ciao. Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich kann natürlich nur reden, wenn mein Mikrofon hier eingeschaltet ist. Das hatte ich gerade nicht eingeschaltet. Das ist jetzt 1001 Nacht hier. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen romantisch heute. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht sind wir offen. Das heißt, es gibt kein festes Thema. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir hier in der Sendung reden wollt, egal über welches Thema. Kostenfreie Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und kostenfreie Faxnummer 0800 5678